Lang nichts gesagt, 2011 Mann, heftig am Start. Nichts, nichts bleibt wie es war. Die Szene von München vernasche ich im Schlaf. Wer spuckt solche Bass? Note das war's, guck. Ja, der Wichser hat's drauf, gibt wie ne Faust. Scheiße wie war, yo, quatsch mir nicht fit nicht. Gib einem Fick, was du denkst über mich. Sag mir nach, was du willst, doch shit, so verändert sich nichts. Schau mal Album und der Rest, Mann, geht so. Reich mir deine Faust, wenn du mitziehst. Und für jeden, der es nicht macht, Lutscher, mein Pedo, fick dich. Das ist 8-3, mein Block, mein Ding, meine Macht. Kein Ort für zerbrechliche Hosts. Wir sind Jungs mit Stolz, keiner kackt ein. Wir sind Gaga im Kopf, guck die Bambas im Block, holen sich den Pott. Guck, ich spreng deine Box, Team Jackie on the Rocks, ruf mir mein Ort. Ja, so läuft's in der Hood, 089, spiel die Scheiße im Club. Für die Jungs in meinem Hof, für die Jungs in den Gossen im Hus. Geht von MPL, bis zum Rest der Welt, komm. Hab die Flagge in der Hand und beiß zu, weil der Rest sie nur bellt. Ich trag ein M auf meiner Brust, bis es jeder kapiert. Repräsente meine Hood, nur ein bester Mann, Und wenn ihr Scheiße labert, gibt's ne ganze Reihe harte Jungs, die keine Fragen stellen und eure Löcher graben. Ich trag ein M auf meiner Brust, bis es jeder kapiert. Yeah, Tilosch 2011. Und es waren 10 Minuten, hörst du? Ganze 10 Minuten. Und ich fick dein Double Rhyme, Double Time Bullshit, Mann. Ist doch ein Witz, ehrlich, Mann. Ja? Bald kommt sowieso mein Album 2011 namens Veto. Und ich verspreche dir, mein Freund, alles wird zerlegt. Aber wirklich alles, Mann. Ja? Das ist München Neuperlach 8-3. Ich trag ein M auf meiner Brust, bis es jeder kapiert. Repräsente meine Hood, nur ein bester Mann, Und wenn ihr Scheiße labert, gibt's ne ganze Reihe harte Jungs, die keine Fragen stellen und eure Löcher graben. Ich trag ein M auf meiner Brust, bis es jeder kapiert.